Meine Damen und meine Herren und alle anderen auch, bitte applaudiert ganz herzlich für Segment Nummer 3 von L'Ach, der Leitform von Ach. Die gehört nämlich dem einmaligen, fantastischen, unglaublichen Jürgen. Jürgen, der Schreiber der Herzen. Ja. Der Mann mit dem Gedenkstrich und dem Gefährtstrich. Jetzt werde ich langsam nervös. Ja, ja, vor allem, weißt du, was mich auch ein bisschen nervös macht? Wir haben echt viele Fragen. Ja. Also muss ich mich ein wenig beeilen? Ich, ja, ja. Ich bin ja bekannt für kurze Anekdötchen. Ja. Wenn der Dominik da ist, der würde so gerade den Hals umdrehen. Der würde so... Oh. Ja, ja, sein. Nee, also warte mal, nee, der wäre ungefähr so. Das fehlt ein bisschen. Für alle, die es jetzt nur hören... Dominik nimmt die Form des Sessels an, auf dem Jürgen sitzt. Jürgen, danke. Ja, du hast es so, der einmalige, so, nein, einmalige, du, ja, Name, du hast es so realistisch gemacht in dem Moment, dass ich gedacht habe, da sitzt der Dominik, beziehungsweise er liegt oder er amorpht in das Sofa hinein. Also, ich habe mir überlegt, was machen wir denn heute hier in so einem besonderen Dings? Und da habe ich gedacht, wir machen einfach das Gleiche wie sonst, weil das kann ich wenigstens. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht. Das wurde vorgeschlagen, ich glaube sogar schon mittlerweile zweimal, zuletzt von... Jemand, der Blumen will? Ausnahmsweise nicht. Oh. Nee, zuerst von Mary, die alle unsere Episoden gehört hat, letztes Jahr im März schon und sogar schon zweimal. Und die hat sein Thema vorgeschlagen. Liebe Grüße gehen übrigens raus an Josh, der leider heute nicht hier sein kann. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht. Achso, nee, jetzt machen wir es später. Ja, machen wir Schluss. Ja. Also, es kann auch sein, dass vielleicht, also gerade so Podcast-Vielhörende, ich gucke niemanden speziell an, haben vielleicht schon mal von der Geschichte gehört. Aber ich glaube, wir können es trotzdem erzählen. Ja. Ich fange die Geschichte heute mal nicht mit der Geburt unseres Helden an, sondern in einer Kneipe, in der trifft er sich immer mit seinen Freunden und das irgendwie, ich weiß nicht, das schien mir in dem Fall passender. Also ich habe gedacht, er wird in der Kneipe geboren, das wäre cool. Der direkte Weg. Das wäre cool, ja. Nee, mir schien es passender, weil wir ja heute auch so in der Kneipe sitzen, ja. Das mit den Freunden, das ist ein wenig weit hergeholt, aber ihr habt ja Fantasie. Kneipe trifft es eigentlich nicht. Das ist so eine richtige Kaschemme, ja. Das ist die Kaschemme von Tobi. Du redest jetzt hier vom Afterwork, oder? Ja, aber die Kneipe in der Geschichte ist auch nicht viel besser. Okay. Wow. Oh. Moment. Wir wollen ja wiederkommen. Nein. Ali. Wir sind im Jahr 1933 und wenn ihr euch erinnert, wie lange das so mit der Prohibition in Amerika ging, das ist ungefähr die Zeit und von daher handelt es sich um ein Speakeasy, also es ist eine illegale Bar und es ist so eine richtig, richtig zwielichtige Bar und entsprechend sind auch die Leute so richtig, richtig. Das Wort, das in gibt's da wohl Alkohol? Ja, okay. Das Wort, das ich dazu in meiner Quelle stand, widerwärtig. Also Alkohol oder die Kneipe oder die Leute? Alles. Okay. Also es sind so Arbeitslose, die auch mal gerne, weißt, bisschen Gewalt, bisschen Verbrechen. Oh, ich glaube, ich weiß, wo die Reise hingeht, aber ich freue mich sehr. Echt? Ja. Okay. Mist. Ja, ich dachte mir schon, dass du die Geschichte vielleicht kennst, aber ich erzähle es trotzdem, weil sonst wäre ja das jetzt auch schon verboten. Ja, macht nichts. Also, Speakeasy, ja, das heißt, da ist davor, ist irgendwie so ein Ladengeschäft, so Blumenladen. Als Front, nee, es ist so ein verlassenes tatsächlich und man muss dann irgendwie, keine Ahnung, hinten rum und klopfen und so, dass das halt nicht so auffällig ist. Charleston sagen wir. Aber, ja. Genau, wenn ich jetzt drei Finger hochhalte, dann, nee, wie war das? Ja, wenn das 5 ist, was ist das? 3. Sehr gut. Boah, Jürgen, ich bin echt begeistert. Na, hallo. Holy shit. Oh, ich kann das Monkey Island 2 Rätsel. Einmal gelernt, nie mehr vergessen. Ist eigentlich kein gutes Rätsel. Oh, doch, ich habe da lang gebraucht. Ja, ich auch. Ja. Naja, also Speakeasy, es gibt Alkohol trotz Prohibition. So, das ist wichtig. Wobei ich auch sagen muss, 1933 ist die Prohibition fast vorbei. Und man könnte jetzt meinen, dass das für so eine Kneipe ganz cool ist, ne, wenn die Prohibition wieder vorbei ist. Aber tatsächlich. Ja, aber warum geht denn jemand in den Ranzschuppen noch? Genau. Tatsächlich hat so der Besitzer dieses Ranzschuppens ein bisschen Angst davor, weil, ja, dann kann er wahrscheinlich zumachen, ja. Also ist er pro Prohibition? Der ist, ja, kann man so sagen. Mhm. Und er ist noch mehr. Er ist nämlich meistens schlecht gekleidet, von Syphilis gezeichnet, aber wegen so Kleinigkeiten würde er nie zum Arzt gehen. Er ist auch launisch. Wegen der Kleidung, oder? Ja, ne, ah, ja, nee. Okay. Bist du schon mal wegen der Kleidung zum Arzt? Naja, weiße Kittel, wenn das so ein Ding ist. Er ist auch launisch und gewalttätig, was vor allem seine junge Frau immer mal zu spüren bekommt. Und naja, er ist auch angeblich mal mit 12 mehrere Treppen heruntergefallen und seitdem soll er nicht mehr so der gleiche gewesen sein. Aber es geht eigentlich gar nicht um den Wirt, um den geht es eigentlich gar nicht. Aber es ist nur, damit ihr euch so ein bisschen die Umgebung vorstellen könnt. Es geht eigentlich um einen Mann namens Mike Malloy. Jetzt habe ich irgendwie den Hall Gottes auf meinem Ohr auf einmal. Was machst du da? Hallo. Ist wieder gut? Nee, jetzt ist wieder. Jetzt geht's wieder. Michael Malloy ist ein irischer Auswanderer, von dem wir erstaunlich wenig wissen. Und sogar der Name könnte falsch sein. Also eigentlich wissen wir nichts. Ja, wir wissen, dass er aus Irland kommt. Ja. Und vielleicht war er mal bei der Feuerwehr, wobei ich auch andere Berufsbezeichnungen irgendwie gelesen habe. Also wahrscheinlich war er mal, vielleicht war er bei der Feuerwehr. Und je nach Quelle ist er entweder in seinen 40ern oder in seinen 60ern. Aber auf keinen Fall in den 50ern. Ja? Okay. Definitiv ist er aber obdachlos und von so Gelegenheitsjobs als Müllsammler oder Straßenfeger mal abgesehen, ist er auch ziemlich arbeitslos und mittellos. Ja. Und er ist Stammgast im Speakeasy von Tony Marino. Und er ist wahrscheinlich aber der schlechteste Kunde. Der hat nämlich nie Kohle, ja, und lässt alles anschreiben. Und er darf ab und zu dann mal ein bisschen mit anfassen. Er darf irgendwie mal so Müll wegbringen und da ein bisschen zusammenkehren und so. Aber im Großen und Ganzen ist er eigentlich jetzt, ich würde gar nicht sagen, er ist ein Kunde. Ich würde eher sagen, er ist ein Kostenfaktor. Okay. So. Buchhalterisch betrachtet. Und er hat auch keine Familie. Also, ich meine, ist ein Auswanderer, ne, klar. Und er hat auch sonst keine Freunde. Sein einziger Freund ist der Alkohol. Der Alkohol bei Tony Marino. Der Marino aber, also der Besitzer dieser Kneipe, der hat Freunde. Oder Freunde. Das sind vier an der Zahl. Und zwar Joe Murphy ist der Bartender in der Kneipe. Das ist Frank Pasca, das ist ein lokaler Leichenbestatter. Das ist Dan Crisberg, keine Ahnung, was der ist. Es ist wie ein Anfang von einem schlechten Witz. Leichenbestatter sitzen in einer Kneipe, genau. Was bestellen sie? Keine Ahnung. Ach so, ne, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, wie die Geschichte weitergeht. Und der letzte ist A Tough Tony Bastoni. Also ein, klingt nach Mafia, ne? Und ja. Hat auch Mafia-Connections. Mhm. So, und die sitzen jetzt da öfter in dieser Gruppe zusammen mit dem Barbesitzer und die sprechen über, ja, was man halt so spricht, ne? Ein bisschen Sport, ein bisschen finanzielle Situation, ein bisschen, wie man denn vielleicht auch mal so schnell, kurzfristig an viel Kohle kommen könnte. Und da kommt ihnen eine Idee. Bitcoin. NFTs. Kauf jetzt. Maika, ja. Kauf jetzt. Komm in die Gruppe. Vor dem Crash. Finde ich gut. Finde ich gut. Sie haben ein bisschen was Praktischeres im Sinn. Und an einem Abend, an dem jetzt, also du musst dir vorstellen, die sitzen so an dem einen Tisch und der Malloy sitzt irgendwo an der Theke alleine und bechert sich so richtig weg. Und als er sich mal an einem Abend so richtig abschießt, schieben sie ihm zwei Formulare hin und bequatschen ihn so lange, bis er diese Formulare unterschreibt. Und im Gegenzug versprechen sie ihm auch was. Also sie bequatschen ihn so lange, bis er da sein Servus drunter setzt. Und sie versprechen ihm im Gegenzug kostenloses... Hey, du schreibst da einfach, dann kannst du diese ganzen Google-Services benutzen. Nee, sie versprechen ihm kostenlosen Alkohol, kostenloses Saufen in der Kneipe bis an sein Lebensende. Der einzige Deal ist sozusagen, im Dokument steht, ja, du stirbst. Also... Das ist fast richtig. Okay. Was könnten diese Formulare denn sein? So eine Übertragung seines Willens oder sowas. Also so ein, ich gebe hiermit alle Rechte auf. So ähnlich. Okay. Also das eine ist im Grunde eine Lebensversicherung auf den Namen, auf seinen Namen, ja. This is getting dark. Und das andere ist ein Dokument, das den Bartender Murphy als seinen Bruder ausgibt. Also dass er im Zweifelsfall dann... Moment, welches Dokument muss ich unterschreiben, wenn ich einen neuen Bruder kriege? Also ich frage nur so. Ja, das so. Zweite. Also nee, was genau das jetzt für ein Dokument ist, okay. Kann ich dir nicht sagen. Es geht aber im Grunde darum, dass sie ihm jetzt eine Lebensversicherung auf seinen Namen abschließen. Okay. Und die kriegst du ja aber dann auch nur ausbezahlt, wenn du der Begünstigte bist. Und dafür erfinden sie jetzt einen Bruder. Und also die Rolle nimmt gerne der Bartender ein. Also der Plan ist klar, ne? Oder die Idee ist klar. Ja? Aber muss er wirklich sterben? Soll ich es nochmal für euch zusammenfassen? Oder ja, habt ihr das... Verstanden. Zusammenfassen? Ja. Yes. Ganz klar. Also die denken, wenn wir jetzt hier eine Lebensversicherung abschließen, auf so einen Säufer, ja, der schaut der eh schon immer so ganz fit aus, ja, ja. Der macht eh nicht mehr lang. Dann der ist 40 oder 60, wer weiß. Genau, also der kann nicht mehr so arg lang haben, ja, vielleicht 10, 20. Na Moment, ja. 20 nicht, 10 Jahre oder 30, nicht 20. Ach so, stimmt. Das stimmt. Ja, also das ist so die Idee, ne? Der wird sich sowieso bald aus dem Leben trinken und dann machen wir hier die Kasse. Mhm. Aber jetzt Problem, der Versicherungsantrag wird abgelehnt, denn die Versicherung sieht auch, dass Malloy wahrscheinlich bald sterben wird. Ja, das checkt sogar die Versicherung und die nächsten beiden Versicherungen, bei denen die es versuchen, checken das auch. Und komisch, als würden Versicherungen damit Geld verdienen. Ja, ist echt merkwürdig, ne? Dass die da auch überhaupt nachfragen. Ja, was ist das für eine? So wahrscheinlich Fragen. Alle kennen ihn. Die bekommen diese Anträge und sagen, ah ja, Malloy. Komm, Klassiker. Genau. Und dann gibt es sogar welche, die schauen sich den auch noch an in Person. So, ja. Ne? Die treffen den sogar. Ja. Also verrückt, ja. Schlussendlich finden sie einen Versicherungsagenten, der so beschäftigt ist, dass er diesen Fall gar nicht genauer anschaut und auch gar keine Zeit hat, den Mike zu treffen. Und Versicherungsmakler. Ja, und vielleicht das mit dem Namen ist auch nicht schlecht. Sie denken sich jetzt nämlich auch noch einen neuen Namen aus. Also er heißt jetzt dann Nicholas Mallory und der falsche Bruder heißt Joseph Mallory. Und er ist jetzt mit dem Namen versichert. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum so, aber scheinbar okay. Hat dreimal mit dem richtigen Namen nicht geklappt. Nein, dann versuchen wir es halt nochmal mit einem falschen. Okay. Und dann geht's. Es ist wie beim Heiraten. Dreimal der Name gewechselt genau. Und probieren wir es wieder neu. Okay. Die Versicherungssumme liegt bei $800. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, auch 1933. Ja. Es sind ja auch schon so ein paar, ne, die jetzt von diesem Plan Bescheid wissen. Ja. Ja, fünf Leute, da, boah, wenn wir das 800 und 8 durch 5 geht blöd auf. Das geht das ganz saublöd aus. Ja. Ja. Deswegen schließen sie jetzt nochmal zwei Versicherungen ab. Und sie legen auch großen Wert auf eine Klausel, die in einem Unfallfall die doppelte Summe ausbezahlt. Das ist wie so ein Jackpot-Ding. Ja, genau. Also das ist wieder wie so eine, wie die blöde Idee mit so einem Bankautomat mit Auszahlung und dann kannst du aber, dann kommt so die Option, wollen sie vielleicht verdoppeln, ja oder nein, und dann kommt so und dann musst du draufhauen. Ja, und dann haust du drauf und dann wird das Geld wieder eingezogen. Nee, also bei denen sieht so aus am Ende jetzt mal, wenn, ja, unter Idealbedingungen mal, stehen am Ende Auszahlungen von insgesamt knapp $3,600 im Raum. Das wären heute ungefähr $80,000. Okay. Das klingt jetzt schon besser. Ja. Ne? Klingt schon besser. Nicht schlecht. Mike, obwohl arbeitslos, obdachlos, darf im Speakeasy jetzt unbegrenzt anschreiben. Und klar, sie gehen davon aus, dass das... Das erledigt sich dann schnell von selber. Genau, dass das die Freikarte ist, ja, die sehr schnell, sehr bald zum Tod führen wird. Skepsis? Nee. Also, auf Seiten von Mike... So, er ist im Paradies, ja. In der Zeitung steht später, when the tide began to flow, what did Malloy think? Perhaps he decided he was already dead and in paradise. Oh, irgendwie sehr düster. Also er wittert jetzt überhaupt kein böses, einen bösen Plan oder so. Ja. Er hat, die sind richtig nett zu mir, gute Freunde. Ich mach dreimal zu X drunter und dann darf ich trinken. Und jetzt hocken die da Abend für Abend und warten drauf, dass sich Mike Malloy zu Tode säuft. Tagelang, das ist dein Hobby so. Tagelang, wochenlang. Und mit der Zeit, ne, wird das so richtig zum Kostenfaktor. Also der trinkt und trinkt und trinkt. Und sie müssen jetzt auch noch diese Versicherungsbeträge, müssen sie ja auch noch bezahlen. Oh, ja, stimmt. Ja. Also, wir müssen da irgendwie nachhelfen. Wir müssen da irgendwie nachhelfen. Eines Abends, als Mike Malloy schon derbe einen Sitzen hat, schenkt ihm jetzt der Barbesitzer einen Bungee-Sprung. Aber das ist ja noch, das ist mir zu sicher. Aber ohne Seil. Ah. Nee, er schenkt ihm jetzt einfach so ein paar Runden lang den guten, billigen Whisky, den er üblicherweise dort trinkt. Und dann schenkt er irgendwann, als er schon so gut ein bisschen einen Sitzen hat, vielleicht nicht mehr ganz alles so merkt, schenkt er ihm stattdessen Holzgeist ein. Was ist Holzgeist? Holzgeist. Da kommen die Holzwürmer aus dem Holz. Ich weiß nicht, ob wir Chemiker irgendwie hier haben. Das ist im Grunde einfach Methanol. Ja, das wird irgendwie aus Holz gewonnen. Ich weiß nicht. Es ist genauso widerlich, wie es klingt, wird es wahrscheinlich schmecken. Es ist hochgiftig. Ja, das ist zum Beispiel in Brennstoffzellen, um Energie zu liefern. Oder es entsteht auch beim, also Methanol entsteht auch beim Bierbrauen oder Weinkeltern so als Abfallprodukt. Mhm. Ja, das will man da eigentlich nicht haben. Also das ist ein ziemlich tödliches Zeug. Das aber in den USA in den 19... Aber warum hat das der Bartender mal eben in der Theke? Naja, das kaufst du quasi, um dann irgendwie, keine Ahnung, Sachen abzubeizen. Ah ja, oder genau, irgendwie für Malloy. Genau, für sowas. Malloy abbeizen. Oder eben in den 1920er und 30ern kaufen das Leute, weil es halt keinen Alk zu kaufen gibt. Ja? Okay. Also es sterben täglich 11 Menschen in den USA in der Zeit an Methanol als Alkersatz. Uiuiuiui, okay. Okay. Und insgesamt enden zwischen Ost- und Westküste irgendwas um die 800 Schnapsleichen pro Jahr irgendwo in der Gosse. Also trotz Prohibition. Holzleichen dann sozusagen. Aber es schmeckt. Es knallt. Hauptsache es knallt. Ja, so sieht Mike das auch. Der kippt dieses Zeug runter, schüttelt sich kurz und verlangt den nächsten. Mhm. Und dann den nächsten und den nächsten. Mhm. Also in diesem Buch, das ich über ihn gelesen habe, stand, dass er 2 Gallonen getrunken hat von diesem Zeug. Aber er ist so mit Alkohol so gut, kennt sich aus. Kann das jede Brennstoffzelle. Jeden Abend. Jeden Abend. Ich zweifle. Das sind 7,5 Liter. 2 Gallonen sind 7,5 Liter. Moment. Was? Wir können, glaube ich, festhalten, es hat ihm nichts ausgemacht, dass er einfach mal so zu seinem normalen Alkoholkonsum noch ein bisschen Holzgeist. Ja. Zu diesem Punkt ist er wirklich im Paradies. Das ist auch the good shit. The good shit. The good shit. Also ich meine, die Theorie dazu, kann ich euch ja auch sagen, also das ist, man geht davon aus, dass dieser Alkohol, den er vorher getrunken hat, die Leber so beschäftigt hat, dass sie diesen Holzgeist, der dann später kam, mehr oder weniger durchgewunken hat und einfach, er hat ihn wieder rausgepinkelt, als wäre es nichts. Also jetzt mal blöd gesagt, brennt das nicht? Wahrscheinlich. Au. Also vielleicht sogar. Aber nach ein paar von dieser ist vielleicht sogar mehrfach. Egal. Es ist egal, du merkst es nicht. Ja. Naja, also er trinkt und trinkt und irgendwann kippt er dann bewusstlos vom Barhocker. Das ist jetzt aber für ihn auch nichts Neues. Ja. Ne? Das passiert regelmäßig. Und Toni und die Jungs, ich müsst euch das vorstellen, ja, die schenken ihm ein und er trinkt und er kippt um und jetzt stehen die da. Ja, und jetzt beobachten sie ihn und schauen, was er macht. Puls, der Brustkasten hebt sich, senkt sich und schließlich macht Mike einen tiefen, seufzenden Atemzug und dann fängt er an zu schnarchen. Ja, nee. Ende der Geschichte. War heute nix. Das Spiel wiederholen Toni und seine Freunde, die ich ab sofort nur noch bei ihrem Spitznamen nenne, den sie später bekommen haben, The Murder Trust. Schön. Und sie spielen dieses Spiel mit Mike jetzt quasi jeden Abend. Und der steckt es einfach so weg. Also ja, hier kommt jetzt meine Erklärung. Ja, ein Hoch auf die Biologie. Offensichtlich haben sie den Fehler begangen, ihm nicht direkt diesen Holzgeist einzuschenken. Dann hätte er es wahrscheinlich nicht so locker überlebt. Der nächste Vorschlag von Murphy ist, also ich meine, jetzt wenn wir schon mal damit angefangen haben, jetzt müssen wir es auch irgendwie zu Ende bringen. Ne? Der nächste Vorschlag ist, Mike ein mit verdorbenen Sardinen belegtes Sandwich zu servieren. Und weil Marino dann, als er dieses Sandwich macht, spontan zweifelt, naja, vielleicht reicht es nicht. Ja, also das mit dem Holzalkohol, das hat auch nicht funktioniert, vielleicht reicht es nicht. Zerstückelt er spontan noch den Deckel der Sardinendose in kleine Metallteilchen, bröselt die auch noch mit rein. Wow! Gott. Und in einer Quelle stand auch noch was von Rattengift. Also sicher sein, ne? Ja. Muss auch sicher sein. Ja, also sie haben ja auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ne? Also dann lieber gründlich. Ja. Also kann man schon verstehen. Ja. Auch das schluckt unser Schluckspecht problemlos runter und naja, sicherheitshalber noch einen Schluck Holzgeist hinterher und ja, anschließend fragt er, ob er noch eins kriegen kann. Aber bitte ein bisschen Crispy Bits. Das hat so schön geknirscht zwischen den Zähnen. Gibt's ein Sandwich mit seinem Namen? Oh nein, das wäre schön. Oder ein Drink? Das wäre schön. Ich werf das hier mal an die Kneipenleitung, so als Idee. Kalli, super Idee. Also, einer aus der Murder Trust hat mal gehört, dass Austern und Alkohol sich nicht gut vertragen. Natürlich, wir besorgen jetzt Austern. Und am schlechtesten, glaube ich, verträgt es sich mit Champagner. Ja, bis auf Champagner ist soweit richtig. Also, angeblich bringt es irgendwie die Verdauung dabei aus dem Tritt. Ja, und wenn man das richtig übertreibt, dann kann das auch tödlich enden. Ja. Naja, und ja, sie machen es mit den Austern wie mit den Sardinen. Ist auch irgendwie so, Rückenmassagen sind total tödlich. Und schicke Klamotten zu kriegen und neues Bett und so. Das diese Austern sicherheitshalber erstmal ein paar Tage liegen, ne? Weil man ist ja auch. Die müssen reifen. Genau. Und legen sie dann noch ein bisschen in Alkohol ein und für mehrere Tage. Und dann setzen sie Malloy vor. Und er schlürft eine nach der anderen weg. Und auch hier verlangt er Nachschlag. Also absolut unkaputtbar, dieser Typ. Jetzt Tough Tony mit seinen Mafia-Methoden, er sagt jetzt, nee, das geht so nicht. Wir müssen hier zu härteren Mitteln greifen. Mafia-Style. Ja, wir müssen hier Blei spritzen. Ja, er schlägt jetzt vor, dass sie sich eine Thompson Submachine Gun, Straßenname The Chicago Typewriter, besorgen. Ja. Also so ein Ding, mit dem halt die Mafia normalerweise Sachen klärt, ja. Und er kennt jetzt auch zwei so Waffenschieber-Leute, die er deswegen anhaut, aber irgendwie schafft er es trotzdem nicht, da so ein Mordgerät daherzukriegen. Und als die anderen danach fragen. Also einfach eine echte Schreibmaschine. Als die anderen danach fragen, dann sagt er, ja, nee, irgendwie, ja, kostet $50. Hast du $50? Nee, ich auch nicht, so. Und lassen wir's. Besorg mal lieber Austern. Und irgendwie scheitert's daran dann, ja. Und nur mal so überschlagen, ja, die Murder Trust hat jetzt schon so, ja, mehrere hundert Dollar irgendwie investiert in das Ganze. Naja, sie diskutieren neue Pläne. Und wie es der Zufall so will, wird Mike kurze Zeit später vom Taxi überfahren. Nein, natürlich wurde der Taxifahrer Harry Green engagiert. Nein, das funktioniert nicht. Entschuldigung, den nehme ich zurück. Sie zahlen dem Taxifahrer $150 oder versprechen ihm $150 von dann der Versicherungsauszahlung. Und eigentlich haben sie schon zwei andere Taxifahrer angefragt, die viel mehr Geld verlangt hätten oder das gar nicht machen wollten. Und die waren aber ein bisschen irritiert so von diesem Plan. Aber sie finden dann einen, Harry Green, und er macht es dann. Und es läuft so, also sie füllen Michael in der Kneipe wieder ordentlich ab, bis er bewusstlos wird, zerren ihn raus auf die Straße ins Taxi. Sie hocken dann tatsächlich auch zu fünft im Taxi und er liegt irgendwie vorne auf den Füßen irgendwie so quer drüber. Und dann fahren sie ihn in so eine ruhige Seitengasse und stellen ihn so an die Straße. Also zwei halten ihn noch so, irgendwie Arme ausgestreckt, dass er so, der kann nicht mehr von selber so stehen. Und dann nimmt das Taxi Anlauf und fährt los und einer ruft, stopp, stopp, stopp, weil irgendwo ein Licht angegangen ist. So, und dann, oh, schauen Sie sich um, hat uns jemand gesehen? So, nein, Taxi wendet nochmal. Dann holen noch mal Anlauf. Noch Taxi wendet nochmal, fährt nochmal zurück, nochmal Motor holen, stopp, stopp, stopp, fährt auf den zu, sie lassen ihn irgendwie im letzten Moment los und er springt einfach zur Seite. Wow. Wow, what the fuck. Ja, würdest du auch machen, wenn ein Taxi auf dich zukommt? Ja, ja, klar. Oder? Jetzt, wo du sagst, ja, stimmt, das ist der Trick. Ja, auch beim dritten Anlauf. Taxifahrer hassen diesen Trick. Auch beim dritten Anlauf schafft es irgendwie im letzten Moment zur Seite zu springen. Aber bei Versuch Nummer 4, also Maglione, der eine aus der Gruppe, steht tatsächlich so am Straßenrand mit so Hände vor den Augen und guckt so zwischen den, ja, zwischen den Fingern durch. Beim vierten Versuch erfasst das New York Cab unseren trunken Bolt schlussendlich doch. Und um wirklich sicher zu gehen, lassen sie ihn nicht nur über die Motorhaube segeln, sondern der setzt dann auch nochmal zurück und fährt nochmal rückwärts drüber. Uff. Wie ein normaler Unfall. Ja, ja, wie ein Unfall halt, ne, genau. Ja. So, und jetzt wollen sie da irgendwie natürlich eigentlich sicher gehen, dass da auch was passiert ist. Aber jetzt kommt gerade ein Auto in diese Gasse gefahren und sie springen alle schnell ins Taxi und brausen in die Nacht davon. Naja, es ist Winter, ne? Also sie haben jetzt Mike Malloy einfach im Winter auf der Straße liegen lassen, damit er an seinen Verletzungen krepiert. Und jetzt die nächsten Tage holen sie sich die Zeitung und versuchen irgendwie rauszufinden, was jetzt mit Mike Malloy passiert ist. Suchen nach den entsprechenden Meldungen und können keine finden. Und ersten Tag nicht, zweiten Tag nicht, dritten Tag nicht, dann ist eine Woche rum und sie werden echt immer nervöser. Und dann fangen sie an, die Krankenhäuser abzuklappern und Leichenschauhäuser abzutelefonieren und der falsche Bruder ruft da jetzt überall an. Ne? Und tatsächlich finden sie in einem der Krankenhäuser in einem Bett liegen und sich von einer Gehirnerschütterung, einem gebrochenen Schlüsselbein und ein paar Aufschürfungen erholen. Gott. Ja, hat er überlebt. So, und jetzt the wrong guy. Ja, pick the wrong guy. Jetzt fassen sie einen neuen Plan. Ja, sie kommen jetzt auf den Trichter. Die Versicherung, die weiß ja gar nicht, wie der aussieht. Eben, ich wollte gerade mal fragen, warum nehmen die ihn nicht jetzt irgendwann mal auf dem Leichenschauhaus einfach mit und sagen, oh, ist der Bruder. Ja, nee, so weit denken sie nicht. Aber sie denken, ja, wir können doch einfach jemand anders mit dem Taxi überfahren. Oh mein Gott. Ey, wenn's bei dem hat es so gut geklappt, das machen wir nochmal. Noch ein 150. Ja, oder wir laden den auch noch in die Kneipe ein und du hast so eine Kneipe voller Leute. Jeden ist der Bruder. Immerhin sind sie konsequent und konsistent. Ne? Ja. Also, jeden ist der Bruder, ist mega. Ja. Sie packen jetzt irgendwie den Ausweis von, oder einen falschen Ausweis, glaube ich, weil sie haben ja den Namen auch gerne. Also es muss ein falscher Ausweis sein, packen sie dem in die Tasche, also irgendeinem anderen Trunkenbold, Obdachlos, lesen sie irgendwo auf der Straße auf, fahren da mit dem Taxi drüber. Ja, dumm, auch der kommt im Krankenhaus wieder zu sich. Es ist wie verhext. Ja. Und noch dümmer ist, der kann sich sogar später noch an einzelne Szenen aus diesem Abend erinnern, in dem er vom Taxi überfahren ist. Und hat er den doch Ausweis einstecken? Moment hier, die Leute, die kommen mir auch irgendwie bekannt vor. Und so, also das, später. Aber Sekunde, hat er dann noch den Ausweis einstecken, den sie ihm zugesteckt haben? Das sicherlich führt auch ein bisschen zu Verwirrung. Okay. Aber ich glaube, sie sind dann auch, die besuchen ihn ja dann auch im Krankenhaus, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm den wieder abnehmen. Ich bin um den Ausweis, bin ich mir nicht ganz sicher, was mit dem passiert. Aber das kommt alles erst später raus. Noch fühlen sie sich quasi unentdeckt. Sie ziehen sich einmal mehr zur Beratung zurück. Und jetzt sitzen sie wieder in der Kneipe und hacken irgendwie neue teuflische Pläne aus. Und plötzlich geht die Tür auf und Mike Malloy taucht in der Kneipe auf und sagt, Jungs, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Hallo, wir sind. Ich wäre im Krankenhaus beinahe gestorben. Sie haben mich mit Milch und Kakao gefüttert. Gib mir erstmal einen guten Holz. Gib mir erstmal einen Schnaps. Ja, ungefähr so kommt er in diese Kneipe rein. Ja, ja. Sie starten noch einen Anlauf. Als ich Malloy das nächste Mal wieder in so einer Trinksession beinahe selbst aus dem Leben schießt, zerren sie ihn raus in ein Auto, fahren mit ihm in einen nahen Park, legen ihn dort auf eine Parkbank, es ist Winter. Holen die Tauben? Nee. Kippen einen 20-Liter-Kanister mit Wasser auf seiner Brust aus. Okay. Ich dachte jetzt im Moment, jetzt kommt Benzin. Oder hab ich zu diesem Punkt gemacht, ehrlich gesagt. Es war ein Unfall. Jetzt ist also ich spontan versehentlich selbst mit Benzin. Nein, mit Wasser, das ist ja Spitzenplan. New York bei Nacht. Ich glaube, sie machen ihm auch noch das Hemd irgendwie auf, ne? Also, und lassen ihn da liegen. Das Witzige ist, dass Frank Pasca, also der Leichenbestatter aus der Grube, dass der sich dabei einen Schnupfen holt. Und dann stirbt. Ja, am nächsten Tag schauen sie wieder in die Zeitung, suchen nach einer entsprechenden Todesmeldung, ob irgendein Obdachloser im Park gefunden wurde. Nichts. Gib mir einen kurzen, ich habe mir wohl eine Erkältung angefangen, sagt Mike, als er an jedem Abend in der Bar auftaucht. Und er hat auch noch einen neuen Mantel an. Wo hat er den her? Also wie es aussieht, hat ihn die Polizei im Park aufgegriffen, hat ihn zu so einem Homeless-Shelter gebracht, zu so einem Obdachlosenheim. Wir haben ihn neu eingekleidet und ihn ein bisschen aufgewärmt und dann war er wieder. Geht Malloy eigentlich gut, dann, sehr gut. Dann war er wieder wie neu. Ja, also der erlebt richtig was. Ne? Das, so viel Abwechslung hat er, glaube ich, in den Jahren davor nicht gehabt. Ja. Tony ist mittlerweile bereit, einfach dem den Schnaps zu verweigern und ihn zu erschießen. Also ich glaube, der hat langsam echt die Faxen dicke. Ja. Er hat es auch schon mehrfach vorgeschlagen, aber irgendwie die anderen so erschießen ist blöd. Sieht auch dann nicht so nach Unfall aus. Ja, irgendwas ist immer. Also, noch ein Plan. Sie zerren ihn wieder mal, also er betrinkt sich wieder mal bewusstlos. Sie zerren ihn wieder nach draußen und diesmal in ein gemietetes Zimmer, wo sie ihm dann einen Schlauch in den Hals stecken und den Schlauch, das andere Ende des Schlauchs direkt an die Gasleitung anschließen. Und sie drehen das Gas auf und gehen. Bei den Gaspreisen? Bei den, ja, das war 1933 noch nicht so schlimm. Aber die sind kreativ. Die sind kreativ. Muss man sagen. Und das gibt ihm jetzt tatsächlich. Ich muss euch die traurige Mitteilung machen, dass Iron Mike Malloy, Iron Mike war dann sein Spitzname, Iron Mike Malloy stirbt in dieser Nacht. Okay. Nach irgendwas zwischen, je nachdem wie genau man es zählt, zwischen 9 und 20 Attentaten auf sein Leben ungefähr über die letzten 2 Monate hinweg. Sie kehren jetzt nochmal zum Tatort zurück, um den Schlauch zu entfernen und dann übernimmt der Leichenbestatter, haben sie ja praktischerweise gleich dabei, ne? Und der sucht sich jetzt noch einen befreundeten Arzt, den sie auch ein bisschen schmieren und der jetzt einfach für ja, 100 Dollar geben sie dem, der ihm eine Lungenentzündung als Todesursache diagnostiziert und ansonsten wird der Leichnam nicht weiter untersucht und er wird ganz, ganz schnell in einem nicht markierten Grab begraben. Und da kommen sie bei der ganzen Sache auf null raus. Das wäre schön. Die würden sich freuen, wenn sie auf null rauskommen. Murphy geht als Malloys Bruder jetzt zur Versicherung Nummer 1 und holt dort mal erfolgreich so einen 800-Dollar-Scheck ab. Aber bei den anderen beiden Versicherungen kommen da irgendwie Rückfragen. Ne? Merkwürdigerweise, ne? Die wollen jetzt eine Leiche sehen. So. Wer hätte es gedacht? Ja, und, ja aber ist ja schon unter der Erde, ist blöd jetzt, ne? Also können wir jetzt nicht, jetzt nicht sofort, also ist jetzt erstmal, gehen erstmal wieder und es ist jetzt nicht ganz klar, wie es weitergeht. Sie ziehen sich wieder zur Beratung zurück und machen den Kassensturz. Die 800 Dollar sind weniger, als sie ausgegeben haben. Die Uhr steht zu diesem Zeitpunkt ungefähr auf 1700 Dollar. Wow! Und ja, also man könnte jetzt vielleicht einfach, ja, man macht Verlust zwar dann, aber man könnte vielleicht aus der Nummer jetzt aussteigen. Ja, Lektion gelernt. Scheiße, hat nicht funktioniert. Ja. Haben wir drauf gezahlt, aber vielleicht. Lektion gelernt, Leute umbringen ist nicht das Coolste der Welt. Ja, okay. Ja, so halb machen sie es dann auch. Aber sie begehen einen großen Kardinalsfehler, den viele Verbrecher begehen. Sie gehen dann in den Tatort zurück? Nee, sie prahlen. Also sie hat... Ist auch vielleicht ein bisschen dumm, ja. Erzählen sie in dem Podcast? Aber die, also heute würden sie es garantiert in dem Podcast erzählen, aber... Die Legende des beinahe unsterblichen Iron Mike Malloy verbreitet sich wie ein Buschfeuer im New Yorker Untergrund. Also ist ja auch eine geile Story. Und dann passiert noch was. Tough Tony wird erschossen von Joseph Maglioni, vermutlich im Streit um irgendwie den Teil des Versicherungsgelds. Und es wandern dafür Joseph und der Barkeeper, nee, das ist glaube ich der gleiche. Also es wandern zwei Leute auch dafür tatsächlich in den Knast. Nee, Joseph Maglioni und der Barkeeper Murphy, genau. Und als die Versicherung jetzt doch beschließt, naja, wir könnten jetzt eigentlich doch dieses Geld auszahlen, finden sie den erbberechtigten Bruder nicht, weil der im Knast sitzt. Oh. So, und das ist es wie bei Monopoly, wenn du im Gefängnis bist, kriegst du kein Geld? Ja. Ah. Das ist genauso. Okay. Also die finden, der sitzt ja auch nicht unter dem Namen, unter dem die den suchen im Knast. Also die können den gar nicht. Ja. Und das ist so ein Punkt, der ihnen ein bisschen auffällt und dann hören sie auch von diesen Geschichten da um diese Murder Trust, ja, das spricht sich dann auch bis zur Versicherung durch und dann stellen sie so ein bisschen Rückfragen und eigene Nachforschungen an und schlussendlich lassen sie die Leiche nochmal exhumieren und nochmal examinieren. Und es ist jetzt so, dass man eine Kohlenmonoxidvergiftung eigentlich an einem ordnungsgemäß verarbeiteten Leichnam nicht mehr nachweisen kann, also wenn der einbalsamiert und richtig begraben wurde. Aber weil es so schnell ging? Aber weil die den einfach ohne irgendwas in den billigsten Sarg, den sie hatten, geschmissen haben und begraben, ist der quasi knallrot angelaufen. Und dieses Kohlenmonoxid ist noch super nachzuweisen. Also sieht jeder, und gerade so dieses Thema, so Leichen untersuchen, ne, und so, das ist gerade der heiße Scheiß bei der Polizei. Das ist gerade voll im Trend. Ist natürlich auch super für den Arzt, der diesen Brief ausgestellt hat. Ja, fantastisch. Ja. Kommt raus, nee, Moment, hier irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt werden erstmal alle verhaftet von dieser Murder Trust, ja, und auch der korrupte Arzt und der Taxifahrer. Also sie haben recht schnell, kommen sie drauf, wer da dahinter steckt. Und die Story ist natürlich in der Zeitung der Knaller. Ne? Mhm. Iron Mike Malloy wird so eine Art Volksheld in der großen Zeit der Depression. Ja, der arme kleine Mann, dem übel ist beinahe gestorben. Ja. Mehrfach, ja, das ist einer von uns. Ja, ohne ist alle tot, ja. Genau so. Okay. Und naja, und während der Verhandlung kommt dann noch was raus. Und zwar Tony und die Jungs haben das mit diesem... Wir machen jemanden nass und lassen ihn dann bei offenem Fenster eine Lungenentzündung kriegen und sterben. Das haben die schon mal gemacht. Das kommt dann so in dieser Verhandlung raus. Also da ist ein Muster dahinter. Und das zerlegt dann auch ein bisschen die Verteidigung, die sie haben. Die haben nämlich beschlossen, naja, der eine von uns wurde ja schon erschossen. Wir schieben einfach dem die ganze Schuld in die Schuhe. Ja, das war auch schon wirklich. Das war eh der Mafia-Typ, ja. Also der hat uns alle gezwungen quasi mit vorgehaltener Waffe und funktioniert aber nicht, weil, ja, kommt recht schnell raus, was denn wirklich passiert ist. Einer beruft sich auch auf Insanity, auf nicht zurechnungsfähig. Genau. Auch das hat keinen Erfolg. Von den 6 Angeklagten landet nur der korrupte Arzt und der bezahlte Taxifahrer im Knast. Was? Naja, Moment, der Rest kommt kurz nach Sing Sing und dann auf den elektrischen Stuhl. Okay. Ja, ich höre deine Enttäuschung. Witzig fand ich auch die Anekdote. Sie fahren mit so einem Knasttransporter nach Sing Sing und sie singen auf dem Weg dahin. Singen the Sing von Travis. Fand ich irgendwie schön. Sing Sing. Ja, und das, liebe Leute, ist die Story von Iron Mike Malloy. Oh. Was das ist für ein Held, ne? Ja, das ist unser Held, oder? Das ist so ein richtiger Kneipen-Volksheld. Ja. Ich glaube, wenn wir wieder zu den Engländern kommen, das ist ein typischer englischer Student heutzutage. Hast du was gelernt aus der Geschichte? Ja, ich glaube, die Taxi-Autos waren zu langsam damals. Das stimmt. Immer dreimal versuchen, bevor etwas passiert. Ja, vor allem probier das heute mal mit dem SUV, der so richtig schön hoch ist, dann macht es auch Batz und der Du willst keine Chance haben. Ja. Also es gibt noch ganz Interessantes. Es gibt so ein paar popkulturelle Referenzen auf diese Geschichte. Also das ist natürlich auch oft zitiert worden. Witzig fand ich, dass es einen Song gibt von Mr. Irish Bastard, die ich tatsächlich zufällig dieses Jahr live auf dem Bibertal Festival gesehen habe. Wusste ich damals nur noch nicht. Die haben den Song über Mike Malloy. Mike Malloy ist ein Lehrfall im Poisoner's Handbook, das in der Rechtsmedizin von New York zur Ausbildung verwendet wird. Ja, also ist gerade, wie gesagt, war voll im Trend, ja, Rechtsmedizin. Ja, ja. Wandert direkt ins Handbuch. Und es gibt ein Musical aus dem letzten Jahr. The Man Who Wouldn't Be Murdered. Also das ist zumindest loosely based auf seinem Fall. Es ist jetzt nicht das Iron Mike Aber ich Malloy kann mich Musical. An den Songs vorstellen. Ja, vor allem, du könntest so viele so Bar-Songs einbauen. Es ist, ich will das unbedingt sehen. Also das ist viele fantastische Ideen. Taxi Fever, don't drive over me. Taxi Fever. Gotta jump out the way. No! Ja, das können wir jetzt, glaube ich, so können wir jetzt den Abend noch rausklingen lassen. Können wir machen. Ja. Ich bin jetzt fertig. Ja. Also ihr könnt gerne noch, ich schaue euch gerne noch ein bisschen beim Singen zu. Einfach, dass ich da was hier geben. Dankeschön.